Deutschlandfunk. Freistil. Im Frühjahr 1971 wollte sich der Doors-Musiker Jim Morrison neu orientieren und in Paris zum Dichter werden. Am 3. Juli 1971 stirbt er 27-jährig in seiner Badewanne. Offizielle Todesursache: Herzversagen. Begleitet von Fans und Freunden Morrisons ist Egon Koch den wenigen Spuren, die der Rockstar als Poet in Frankreich hinterlassen hat, gefolgt. Jim Morrison würde in diesem Jahr 65 Jahre alt. Sie hören die Übernahme einer Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahre 2007. Würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, erschiene den Menschen alles, wie es ist, unendlich. William Blake. Wirkliche Poesie hilft den Möglichkeiten auf die Sprünge, öffnet alle Türen. Man kann durch jede gehen, die einem passt. Und darum sprechen Gedichte mich so sehr an, weil sie für die Ewigkeit sind. Jim Morrison. Tod, alter Freund. Jim Morrison, der Poet. Von Egon Koch. Rue Boutreillis 17 in Paris. Letzter Wohnort von Jim Morrison. Boutreillis is in the Marais. Die Rue Boutreillis liegt im Marais. Die Nummer 17 ist ein schönes Gebäude mit einem barocken Eingangsbogen über einer großen grünen Holztür. Wahrscheinlich aus dem Jahr 1870, aus der Zeit des Empire. Komisch daran ist, dass dieser Typ mit einem Bart und einer Armeejacke in diesem bürgerlichen Gebäude lebte. The funny thing is, here's this guy with a beard and an army jacket living in this bourgeois building. Funny. I keep expecting a knock on the door. Komisch. Ich erwarte dauernd ein Pochen an der Tür. Tja, das hast du davon, wenn du bei den Menschen lebst. A knock? Would shatter my dreams illusions. Ein Pochen würde meiner Träume Illusionen, Haltung und Fassung zerstören. Das Bemühen eines armen Poeten, sich herauszuhalten aus den Fängen der Romane und Glücksspiele und des Journalismus. Bonjour, monsieur. Vous êtes la dernière? 5 Jahre nach Jim Morrisons Tod kam die Concierge in das Haus. Sie hat den Rockstar nicht kennengelernt, nur gehört, er habe 3 Monate im 3. Stock gewohnt und sei 1971 dort gestorben. Philip Steele, Musiker und Komponist, weiß mehr. Er ist Jim Morrison in Paris begegnet. Nach Morrisons Tod hat er mit seinem Rocksong Beautiful Jim einen Hit gehabt und kürzlich ein Buch über dessen letzte Tage geschrieben, City of Light. The apartment again, high ceilings. He was subletting it from an actress model named Zozo Larivière. Die Wohnung hatte vom Fotomodell Zozo Larivière gemietet. Eine bürgerliche Wohnung mit 3 Schlafzimmern und einem großen Wohnzimmer. Big living room. Keiner in Paris, der mit Mitte 20 in einer Rockgruppe war, hätte so eine Wohnung gehabt. In einem Viertel der Oberschicht, dem Marais, in der Nähe der Place des Vosges. In a very upper crust quartier, which is the Marais near the Place des Vosges. So. Can you give me sanctuary? I must find a place. A place for me to hide. Kannst du mir eine Zufluchtsstätte geben? Kannst du mir freundliches Asyl besorgen? Ich schaffe es einfach nicht mehr. Der Mann ist schon an der Tür. Can you He was at a low ebb. He was in between the end of the Doors. Er war schwer heruntergekommen. Er war in einer Phase zwischen den Doors und von etwas Neuem. Er war sicherlich am Tiefpunkt. Und am Tiefpunkt zu sein, deprimierte ihn und so trank er mehr. Er war verloren, er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Er wusste nicht, ob er noch schreiben könnte. Er war bestimmt am Tiefpunkt. Und er starb am Tiefpunkt. Der höchste und der tiefste Punkt, sagte Jim Morrison, das sind die wirklich bedeutsamen Momente. Sein Versuch, in Paris und in der Poesie eine Zuflucht zu finden, scheitert. Seine Todesahnung wird wahr. Der Mann an der Tür tritt ein und setzt Jim Morrison in der Badewanne ein Ende. Just to be in the flat is a weird feeling, but to peek into the bathroom and see where he died, it's even more emotional. Es ist schon ein unheimliches Gefühl, in der Wohnung zu sein. Aber in das Badezimmer zu gucken und zu sehen, wo er starb, ist noch unheimlicher. Er starb am 3. Juli 1971, offenbar an einer Überdosis. Aber die Presse berichtete, die offizielle Todesursache sei Herzversagen gewesen. Ich war tief betrübt, weil ich zu ihm aufgeschaut habe. Er war eines meiner Idole. Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men. Also, ich erzähl dir eine Geschichte vom Whisky und von Mystikern und Männern und von den Gläubigen und wie die ganze Sache begann. And about the believers and how the whole thing began. Da-da-da. Auf der anderen Seite der schmalen Rue Beautreillis isst und trinkt Jim Morrison manches Mal im Restaurant mit den blauen Markisen. Nach seinem Tod treffen sich hier jahrelang seine Fans. An jedem 3. Juli, seinem Todestag. An jedem 8. Dezember, seinem Geburtstag. Das ist vorbei. Das Restaurant heißt heute nicht mehr Le Beautreillis, sondern Le Dindon en Laisse. Der jetzige Wirt will nichts vom Sänger der Doors wissen. Er mag die Beatles. Il a habité trois semaines ici. Donc, il est pas mort ici. Pour les flics, oh, je pense plus, moi, de Jim Morrison, je pense plus rien. If you don't give a listen, I won't try to tell your new hand. La-da-da, this is it, can't you see that we all have our ends in the band? La-da-da. Das ist es. Kapierst du nicht? Dass wir alle unser Ende in der Band haben. Und wenn alle Lehrer und Prediger des Reichtums zur Rechenschaft gezogen würden, könnten wir eine tolle Zukunft für mich im Buchstabensand sehen. Vin des Pyrénées, das Restaurant mit den roten Markisen in der Rue de Beautreillis. Im Jahr 1971 ist es noch ein Weingeschäft. Und im Kellergewölbe lagert der Wein in Fässern. An der Marmortheke kippt Jim Morrison gerne ein paar Gläser. Der Wirt meint, des Öfteren in Begleitung eines bekannten Drogendealers. Drum sag ich euch, wir müssen hier weg. Wir müssen versuchen, eine Antwort zu finden, statt einen Weg. Mit 27 Jahren hat Jim Morrison sein Image als Rockidol satt. Er verlässt die Doors und Los Angeles. Eine Antwort will er auf die Fragen des Lebens finden, als Dichter und Filmemacher. Am 11. März 1971 folgt er seiner Freundin Pamela nach Paris. Bevor sie in das Marais ziehen, kommen sie nahe der Champs-Élysées im luxuriösen Hotel Georges V unter. Als Künstler stand er mit beiden Beinen auf der Erde. Sicher war er vom Kopf her ein Bohemian, aber er wurde andauernd von seiner bürgerlichen Freundin von einem 5-Sterne-Hotel zum anderen geschleppt. Während es ihm wahrscheinlich vollkommen egal war, wo er lebte. While at the same time he probably didn't care where the hell he lived. L'hôtel a été repris par Four Seasons. L'ancien propriétaire, beaucoup d'archives ont disparu et on a très très peu de documents. Die Managerin kann nichts zu Morrisons Aufenthalt im Hotel sagen. Vor einigen Jahren hat es Georges Sank seinen Besitzer gewechselt. Es gehört jetzt zur Hotelkette Four Seasons. Am Rand der Eingangshalle schauen betuchte amerikanische Touristen die Glasvitrinen an. Sie sind gefüllt mit Handtaschen und Accessoires von Pariser Designern. Kein Foto, keine Spur von Jim Morrison. Warum hat er sich gerade Paris zum Neuanfang ausgesucht, wo er doch kein Wort Französisch spricht? Der Doors-Fan Gernot W. Freudenberger. Ich glaube, dass er nach Paris ganz bewusst gegangen ist, weil er, wie er gesagt hat, Paris immer für eine Stadt gehalten hat, der Lyrik, der Künstler. Und das muss ihn unheimlich imponiert haben, diese ganze Metropole. Und ich glaube, dass er in Paris das gesucht hat, was er in Amerika oder auf den ganzen Touren eigentlich nicht mehr gefunden hat. Ich glaube, dass für ihn Paris so ein Ort der Ruhe war. Und er wollte sein Leben einfach ändern. On his first trip to Paris the year before he moved there, I think he saw the potential that Paris had for him. Auf seiner ersten Reise nach Paris, noch bevor er dorthin gezogen ist, hat er die Möglichkeit gesehen, die ihm Paris bot. Als amerikanischer Exilant in die Fußstapfen von Hemingway und Fitzgerald zu treten, die Schwingungen zu verspüren, die ihm helfen können, schöpferisch zu sein. Und er sah, wie Paris für Menschen dazu geschaffen ist, in Cafés zu sitzen. Die ganze Kaffeehauskultur. Im Sommer 1970 hält sich Jim Morrison bereits einige Wochen in Paris auf. Im Viertel von Panthéon, Sorbonne und Jardin du Luxembourg in der Rue Saint-Jacques. Die braune Tür neben einem Haushaltswarengeschäft führt in das schlichte Hotel de Medici. Il a laissé, quand il est parti, il a laissé toutes ses affaires dedans. Les pantalons de cuir, les chemises à jabot. Il buvait deux bouteilles de scotch par jour, enfin de whisky. Jim Morrison habe zwei Flaschen Whisky am Tag getrunken, erinnert sich der Hotelier. Und daran, dass er seine Lederhosen und Rüschenhemden beim Auszug im Hotelzimmer zurückgelassen habe. Häutungen. Als wollte Jim Morrison bereits damals sein Image als Rockstar ablegen. Jim. I was inspired to write a song about meeting him in March of 71. In Europa hatte ich mit dem Song Beautiful Jim einen Hit. Die Begegnung mit ihm im März 71 hat mich dazu inspiriert, den Song zu schreiben. Ende März war er in einem Bistro in Saint-Germain-des-Prés. In der Nacht nach dem Auftritt meiner Band Clinic im Bilboquet gingen wir in dieses futuristische, wie aus Star Trek stammende Café L'Astroquet. Und dieser Typ mit der Militärjacke und dem Bart saß in der Ecke vor einem Bier. Und er hörte wahrscheinlich, wie wir uns auf Amerikanisch unterhielten. Und er tat etwas für ihn Ungewöhnliches, außer wenn er völlig betrunken war. Er kam zu uns und fragte, ob er sich setzen könnte. Wir wussten nicht, wer er war. In dieser Zeit trug er noch seinen Bart. So tranken wir einfach einige Biere zusammen. Er trank Whisky im Bier, Chasers. Er machte einen sehr dünnhäutigen, sehr unscheinbaren und unauffälligen Eindruck, genau so, wie er sein wollte. Very invisible, very anonymous, just like he wanted to be. I was starting to put two and two together and look behind the beard, and I kind of suspected it was him. Ich fing an, eins und eins zusammenzuzählen, schaute hinter den Bart und ahnte, dass er es war. Schließlich platzte ich mit der Frage heraus, bist du Jim Morrison? Und er sagte, ja. So einfach war das. Er war ein sehr verschlossener Mensch. Er kam nicht rüber wie ein Rockstar oder toller Rock'n'Roll-Sänger, sondern als ein sehr ruhiger, unbescholtener Amerikaner. Über die ganze spektakuläre Rock'n'Roll-Szene, in der er seit 5 Jahren lebte, wollte er nicht wirklich reden. So war es, als ich ihm im Café begegnete. Wir betranken uns und spielten ein bisschen Blues. Drinking, getting drunk and playing a little bit of blues. No, do a real song, man. How about this one? Ready? Listen, I got a favorite. I wrote this myself. Well, I used to know someone fair. Also ich kannte mal eine Hübsche. She had orange ribbons in her hair. Sie trug orange Bänder im Haar. She was such a trip, she was hardly there, but I love her just the same. Sie war so ausgeflippt. Sie war kaum da. Aber ich liebte sie. Trotzdem. Die Ballade Orange County Suit ist ein Lieblingsstück von Jim Morrison. Er hat es, wie auch seine Gedichtsammlungen Die neuen Geschöpfe und The American Night, Pamela Susan gewidmet. In Orange County Suit macht er seiner kosmischen Gefährtin die größte Liebeserklärung als Dichter. Wir lernten sprechen. By around 4:30, the other two guys in my band left. Als die anderen Mitglieder meiner Band gegen 4.30 Uhr gegangen waren, fingen wir an, über persönlichere Dinge zu reden. Über sein Liebesleben und alles, was ich schon immer mal wissen wollte. Im Grunde wollte er mit der Musik aufhören und sich mit Dichtung beschäftigen. Das hat er gesagt. Er wollte als Dichter bekannt werden. Nicht viele Menschen wussten zu der Zeit, dass er Gedichte schrieb. Sie waren noch auf dem Stand von Light My Fire, wie ich. Why do I drink? So that I can write poetry. Warum trinke ich? Damit ich Gedichte schreiben kann. Manchmal, wenn sich alles dreht und alles Hässliche in tiefen Schlaf verfällt, kommt eine Erleuchtung und alles Verbliebene ist wahr. Je mehr der Körper zerstört wird, desto stärker ist der Geist. Verzeih mir, Vater, denn ich weiß, was ich tue. Ich möchte das letzte Gedicht des letzten Dichters hören. Lucia Braun, Fernsehmoderatorin und Jim Morrison-Verehrerin. Ich kann mir vorstellen, dass der Wunsch nach Anerkennung als Dichter bei ihm sehr groß war. Dass es aber auch nicht einfach für ihn war, sich von diesem Star-Image zu verabschieden, weil ich schon glaube, dass es auch ungeheuerlich sein muss für einen 25-Jährigen, 26-Jährigen, derartig umjubelt und begehrt zu sein von einem Publikum, das ihn heiß liebt, ja, und zu sagen, okay, das lasse ich alles hinter mir, den schnöden Ruhm, und ich werde jetzt Dichter im Elfenbeinturm und ziehe mich ganz zurück und möchte nur der Qualität meiner Worte wegen verehrt werden. Elvis hatte, was Sex betrifft, mit 19 eine reife Stimme. Meine hat immer noch das näselnde Winseln eines unterdrückten Halbwüchsigen, minderwertiges Gequiek und Geschrei. Ein interessanter Sänger, bestenfalls. Eine Lachnummer oder ein Schmachtbolzen. Nichts dazwischen. When the music's over. When the music music's over here. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Yeah, yeah. I didn't know whether he was into poetry or whether this was his way of saying that I don't have a voice anymore and I can't sing. Ich wusste nicht, ob er sich mit Dichtung beschäftigte oder ob er damit sagen wollte, ich habe keine Stimme mehr, ich kann nicht mehr singen, ich muss meine Gedichte sprechen. Dichtete er, weil er nicht mehr singen konnte? Oder weil er ausgebrannt war und in der Dichtung einen letzten Ausweg sah? Oder war er interessiert an der Dichtung, weil er dachte, dass sie eine höhere Kunstform als Rock ist? Ich denke, es war wirklich ein kleines bisschen von allem. Aber um zynisch zu sein, er konnte von Glück sagen, dass er Gedichte schrieb, weil es danach aussah, als seien seine Tage als Musiker vorbei. So when the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, dance on fire as it intends. Music is your only friend. A small and undiscovered park. We ramble. Ein kleiner und noch unentdeckter Park. Wir quasseln. Und die Plakate schreien, gefahrlose Revolte. Und die müden Mauern fallen, kahl. Graffiti werden zu trockenem Mörtelsand. Ein überfüttertes Vakuum. Staubuhr. His favorite part of Paris was the Place des Vosges, which is a very beautiful place. Sein Lieblingsort in Paris war die Place des Vosges, ein sehr schöner, von Louis dem 13. und seiner Königin angelegter Platz. Er ist völlig symmetrisch, ein Park mit gepflegten Gärten und einem Brunnen an jeder Ecke und umgeben von symmetrischen Bogengängen. Victor Hugo lebte in einem der Gebäude über den Arkadengängen. Jim ging gerne dorthin, um zu schreiben und die Schönheit des Platzes in sich aufzusaugen. Von seiner Ästhetik her lädt einen der Platz zum Sitzen und Nachdenken ein. James Douglas Morrison, als Dichter möchte er mit seinem vollen Namen in Erscheinung treten, schaut in Paris auf seinen Lebensweg zurück. Ich bin Schotte, wie man mir sagt. Eigentlich Erbe von Offenbarungschristen. Schlange im Tal. Kind einer Soldatenfamilie. Er kam aus dem Elternhaus. Der Vater war Admiral bei der amerikanischen Marine und es war ein unheimlich konservatives Elternhaus mit einer sehr strengen Erziehung. Und entscheidend nach ihm, was er immer so erzählt hat, war eigentlich, als er so 4 Jahre alt war und sie haben eine Fahrt mit dem Auto irgendwo durch die Wüste unternommen, weil sie irgendjemanden besuchen wollten. Und sie kamen an so einem Autounfall vorbei, wo ein Truck mit Indianern einen Unfall hatte und ein Indianer auf der Erde lag, der am Sterben war. Indians scattered on John's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile lake shell mind. Indianer verstreut auf dem Highway, der Dämmerung blutend. Geister bedrängen den zerbrechlichen Eierschalenkopf des kleinen Kindes. Jim Morrison hat immer gesagt, dieser Indianer hat ihn angeschaut und als er gestorben ist, ist dieser Geist des Indianers in meine Seele eingetaucht. Und er hat es auch später immer wieder beschrieben, dass das eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, sein Leben zu ändern, obwohl er damals erst 4 Jahre alt gewesen ist. Aber er hat immer behauptet, da ist etwas mit ihm passiert, das er sein ganzes Leben lang nicht vergessen hat. I remember freeways. Ich erinnere mich an Freeways. Sommer, neben dir, Ozean, Bruder. Stürme, die vorüberziehen. Gewitterblitze in der Nacht. Regen, Nacht, Niedergeschlagenheit. Die Rücklichter von Lieferwagen. Ein altes und billiges Hotel. Mit Pennern im Foyer. Vornehme Penner. Zufrieden mit der Armut. Gegenüber ein berühmter Billardsalon, wo die Schauspieler sich treffen. Früher mal Spitze. Zu Hause von Beatmusikern, Beatdichtern und Beatwanderern. 1957 verschlingt der 14-jährige Jim Morrison On the Road von Jack Kerouac. Das literarische Manifest der Beat-Generation beeinflusst sein Leben. Die einzigen Menschen sind für mich die Verrückten. Die verrückt sind aufs Leben, verrückt aufs Reden, verrückt auf Erlösung, voll Gier auf alles zugleich. Die Leute, die brennen, brennen, brennen wie fantastische gelbe Wunderkerzen und wie Feuerräder unter den Sternen explodieren. Und in der Mitte sieht man den blauen Lichtkern knallen und alle rufen, ah. Auf der Suche nach einem intensiven Leben sind Tempo, Drogen, Jazz und Sex die Zauberwörter der Beatniks. Damals war alles einfacher und verworrener. In einer Sommernacht, auf dem Weg zum Pier, traf ich zufällig 2 junge Mädchen. Die Blonde hieß Freiheit, die Dunkle Wagnis. Back in those days, everything was simpler and more confused. One summer night, going to the pier, I ran into 2 young girls. The blonde was called Freedom, the dark one Enterprise. Freiheit und Wagnis sind für die Beatniks die höchsten Ideale. In ziellosen Fahrten durch die Weiten des Landes entdecken die Protagonisten in Unterwegs ein lebendiges Amerika, weit weg von aller Bürgerlichkeit. Der ganze verrückte Wirbel der Dinge sollte alle meine Freunde und alles, was mir von meiner Familie geblieben war, in einer riesigen Staubwolke über der amerikanischen Nacht aufmischen. Groß ist der literarische Einfluss von Jack Kerouac auf Jim Morrison. Wortwörtlich übernimmt er die Metapher amerikanische Nacht. All hail the American night. Bejubeln wir die amerikanische Nacht. Was war das? Ich weiß nicht. Hört sich an wie Kanonen. Donner. Meines Erachtens aber ist eine Annahme von mir, dass Morrison eigentlich mit Nacht den Tod beschreibt. Er hat sehr viel über das Geheimnis des Todes nachgedacht und ich glaube, dass Jim Morrison eigentlich sehr viel Interesse am Tod hat, um herauszufinden, was kommen kann und was kommen wird. Eigentlich fast in jedem Lied ist irgendeine Anmerkung über den Tod mit drin. Death well, mystery which makes me write. Todesquell. Mysterium, das mich zum Schreiben bringt. Seine eigene lebensbedrohliche Situation bringt Gernot W. Freudenberger seinem Idol noch näher. Er schreibt Gedichte im Stile Morrisons und stellt die Website thedoorsworld.com ins Internet. Sie ist heute die informativste und meistbesuchte Seite über die Doors in Deutschland. Die Website ist dadurch entstanden, dass ich nach meinem ersten Krebs 1998 hatte ich Leberkrebs. Und das war eigentlich auch die Zeit, wo ich wieder sehr intensiv eigentlich zu den Doors zurückgefunden habe, weil die Stimmung durch meinen Krebs, die Angst, dass er wiederkommt und alles, was damit zusammenhängt, hat eigentlich sehr viel mit der Musik der Doors für mich zu tun gehabt. Weil in der Musik der Doors spiegelt sich auch Tod, Leben, Glück, Freude, Liebe, irgendwie alles spielt da eine Rolle. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Ende 1958 zieht die Familie Morrison von Melbourne, Florida, nach Alexandria, Virginia, nahe Washington, D.C. Jim Morrison besucht die High School und kommt auf den Geschmack von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Jim Morrison verbindet seine eigene Entwicklung mit der der Rockmusik. Im Doors-Stück Texas Radio and the Big Beat erzählt er, dass er mit der Rockmusik eine neue Sprache findet, inmitten der konservativen Welt seines Vaters, der WASP, der White Anglo-Saxon Protestants. Now listen to this. I'll tell you about Texas Radio and the Big Beat. Soft, driven, slow and mad like some new language. Jetzt hört mal zu. Ich werde euch was erzählen über Radio Texas und den Big Beat. Wie eine neue Sprache kommt an in eurem Kopf. Mit der kalten und jähen Wut eines göttlichen Sendboten. Lasst mich erzählen über Kummer und den Verlust von Gott. Das Wandern. Wandern in heilloser Nacht. Hier draußen an der Peripherie gibt es keine Sterne. Hier draußen werden wir vollkommen gesteinigt. Auf der Place des Vosges schaut er auf seine Anfänge als Dichter und Musiker zurück. Auf die Begegnung mit Ray Manzarek am Strand von Venice, in der Nähe von Los Angeles. Kam nach L.A. zur Filmschule. Sommer in Venice. Drogenvisionen. Songs auf Dächern. Frühe Kämpfe und Demütigungen. Dank den Mädchen, die mich durchfütterten. Nachdem er auf der Universität in, ich glaube, Los Angeles, auf der UCLA war, auf der Filmschule, und das einzigste Interesse, was er gehabt hat, das waren Bücher, Bücher, Bücher, und hat dann angefangen, Notizbücher mit sich herumzuschleppen, wo er eigene Gedanken erst nur aufgeschrieben hat, und später wurden aus diesen eigenen Gedanken halt seine Lyrik und seine Prosa, und er hat angefangen, unzählige Gedichte zu schreiben. He had nothing to do with music. Was writing poetry. Er hatte nichts mit Musik zu tun. Er schrieb Gedichte und wurde als Sonderling betrachtet. In Wirklichkeit war er ein Kind aus der oberen Mittelschicht. Der Sohn eines Admirals, dessen Flugzeugträger im Golf von Tonkin stationiert war. Er war der Typ reiches Aussteigerkind auf dem LSD-Trip, das in Venice rumhing. In that year we had an intense visitation of energy. In jenem Jahr hatten wir einen enormen Schub von Energie. Ich ging von der Schule und lebte unten am Strand. Nachts wurde der Mond ein Frauengesicht. Ich traf den Geist der Musik. Als wir sich dann getroffen haben am Strand und Jim Morrison ein Gedicht vorgetragen hat, wo Ray Manzarek darauf gesagt hatte, das ist sowas von toll und hast du da noch mehr davon? Und Jim Morrison gesagt haben soll, ja, einige Notizbücher voll, aber noch mehr habe ich in meinem Kopf. Und wie Ray Manzarek dann gesagt hat, wir gründen jetzt eine Band und werden Millionäre. So that's how he got into music, but he had already been a poet. Auf die Weise kam er zur Musik, aber vorher war er bereits ein Dichter. Welcher Dichter wird so berühmt wie ein Rockstar? Keiner. Er war Dichter und wurde zu einem berühmten Rockstar. Berühmt wäre er nicht geworden, wenn er nur Dichter geblieben wäre. Der Poet und der Rockstar ermöglichen sich gegenseitig. Die Verbindung lässt sich jedoch für Jim Morrison nicht lösen. Über seinen Tod hinaus bleibt er das Rockidol, die Kultfigur. Bring out your dead! Bring out your dead! Ich glaube, er wollte ein Künstler sein. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Jim Morrison der erste in der Popmusik war, der Rock und Poesie zusammengebracht hat und dem es ums Wort auch ging, um den Text auch ging, um das Spielen mit den Worten ging. Und wobei ich sagen würde, dass Jim Morrison eigentlich auch einen Vorbildcharakter hatte, was die Performance betrifft. Also jetzt in der Musik hat er ja auch einen Vortrag gehabt, der zum Teil ja sehr exhibitionistisch und sehr dramatisch war, wenn er aus dem Dunkeln geschrien hat oder man nur seine Stimme gehört hat. Das war, hatte ja schon auch etwas mit Darbietung zu tun. Es war ja schon eine Kunst, das nicht nur zu singen, sondern es eben auch zu sprechen zum Teil, wo er wirklich der Erste war. Der Killer erwachte vor Morgengrauen. Er zog seine Stiefel an. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. Er setzte ein Gesicht auf aus der Klassikergalerie und er schritt weiter den Gang hinunter. Und er kam zu einer Tür. And he came to a door. And he looked inside. Und er sah hinein. Vater, ja, mein Sohn, ich will dich töten. Father, yes, son, I want to kill you. Mutter, ich will dich. Mother, I want to. Jim Morrison steht neben meinem Bett, also ein Buch von ihm mit diesem großen, berühmten Foto mit entblößter Brust und seinen wallenden Engelshaaren. Und dieses Bild von Jim Morrison, es ist all das, was ich nicht mehr habe. Es ist all das, was ich mal wollte. Es ist all das, woran ich mal geglaubt habe. Es ist die Wildheit, die Grenzüberschreitung, das mehr wollen als nur das, was es gibt und das, was die Gesellschaft, die Erziehung für einen vorsieht, sondern ein ganz anderes Leben zu führen. Im Grunde steht Jim Morrison für die Jugend pur. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Jim Morrisons Vision vom Durchbruch zur anderen Seite, ob nur durch Drogen, Sex oder Träume, hat seine Ursprünge bei William Blake und Friedrich Nietzsche, aber vor allem in Louis Ferdinand Céline's Roman Reise ans Ende der Nacht. Die Reise, die wir hier machen, ist gänzlich imaginär. Darin liegt ihre Stärke. Sie führt vom Leben zum Tode. Menschen, Tiere, Städte und Dinge, alles ist nur Einbildung. Übrigens kann alle Welt dasselbe machen. Man braucht nur die Augen zu schließen, auf der anderen Seite des Lebens. Was anderes wollen. Es waren Träume nach einer bestimmten Art zu leben. Nach Intensität, nach Freiheit, nach Liebe. Also gewisse Grenzen zu überschreiten, die vorgegeben waren in Bildern, in Idealen, in Wertvorstellungen. Bring on you, bring on. So hell Jim Morrisons Stern am Rockhimmel erleuchtet, so jäh verglüht er wieder. Nach dem Doors-Konzert am 2. März 1969 in Miami versteckt er sein von Drogen und Alkohol aufgedunsenes Gesicht hinter einem Bart. He really wanted to become part of the pantheon of poets who would have been as well known as Rimbaud, Byron, Baudelaire, etc. Er wollte wirklich dem Pantheon der Dichter angehören, die so bekannt waren wie Rimbaud, Byron, Baudelaire. The Sidewalkers moved faster. Die Passanten gingen schneller. Wir schwammen mit im Strom. Plötzlich. Die Bullen, Plastikschilde und Visiere. Lange, dünne Knüppel schwingend. Wie Taktstöcke in Formation. Räumten die Straße nach hinten zu. Pfiffe, als die Mannschaftswagen kommen. Schnauzbärtige. Soldaten. Wir verlassen die Szene. He was living in LA when he wrote American Prayer and he actually took the same lifestyle that he had in LA. Er lebte in LA, als er an American Prayer schrieb, und er nahm denselben Lebensstil, den er in LA hatte, mit sich nach Paris. Er schweifte noch immer in den Straßen umher, aber nur die Straßen waren anders, die Situation war dieselbe. Auf diese Weise hing seine Dichtung eng mit seinem Leben in Paris zusammen. Wenn er auch in einem anderen Land war, dachte er weiterhin an LA. It's before my time and I haven't seen anything you know, in letters or referring to it in the... We have a huge archives upstairs with the history of the bookshop. In der Buchhandlung Shakespeare & Company gegenüber von Notre Dame halten im Laufe der Jahrzehnte viele US-amerikanische Poeten Lesungen ab. Auch Jim Morrisons Vorbilder Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Eigentlich der ideale Ort für ihn, mit anderen über Literatur zu reden und seine Gedichte vorzutragen. Weder Sylvie Whitman noch ihr alter Vater George Whitman wissen, ob Jim Morrison in ihrem Buchladen gewesen ist. Dad? Jim apparently came here towards the end of his life. We're just wondering if you have any recollection of that. No. Bei seinen Spaziergängen zwischen Quartier Latin und Marais kommt Jim Morrison über die Seine und die Île Saint-Louis. Am Quai d'Anjou steht das Hôtel de Lausanne. Die Tür zum Haschisch-Club öffnet sich nicht für ihn. Das Gebäude gehört 1971 bereits dem französischen Staat. Well, the Hôtel Lausanne is a building built in the 17th century, but was taken over in the mid 19th century by the Bohemian crowd. Das Hôtel de Lausanne ist ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat es die Bohème in Beschlag genommen. Komponisten und Schriftsteller wie Honoré de Balzac, Victor Hugo, Charles Baudelaire. Morrison ging vor dem Gebäude umher, um den Ort von außen zu betrachten und seine Schwingungen zu spüren. Im Gebäude meint man, man sei in Versailles. Ich meine, diese Typen vom Haschisch-Club mussten nur die Wände anschauen und konnten ausflippen, weil das Interieur absolut schön war. All they had to do was look at the walls and they could freak out because it was absolutely beautiful. Bei ihren Treffen im Haschisch-Club tranken sie ihren Tee, eine Orange-Haschisch-Mixtur, um in den Bereich des Unbekannten vorzustoßen. Von Rimbaud stammt der berühmte Ausspruch, man muss die Sinne verwirren, bevor man anfangen kann, etwas zu erschaffen. About how the senses had to be disoriented before you could start creating anything. Ich meine, man muss Seher sein, sich zum Seher machen. Der Dichter macht sich selbst zum Visionär durch eine lange, grenzenlose und systematische Verwirrung aller seiner Sinne. When Morrison read this, this was like a lightning bolt hitting him in the head. Als Morrison das las, ging ihm ein Licht auf. Er identifizierte sich völlig damit. Von da an war er schöpferisch und gleichzeitig zerstörte er sich selbst. Und er glaubte, beides würde zusammengehen. Du willst Ekstase, Lust und Träume. Dinge, die nicht genau das sind, als was sie erscheinen. Ich rede mit dir, meinem Ich. Lass uns die Welt neu erschaffen. Das Schloss der Schöpfung brennt. Schau, sieh es brennen. Wärm dich in den weißglühenden Kohlen. Es leuchtet mir ein, dass diese zerstörerische Energie und die schöpferische bei ihm sehr nahe beisammen lagen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ja eigentlich auch seine Stücke und seine Texte genau damit spielen, eigentlich irgendwo Gott sein zu wollen und auf der anderen Seite, also Gott im Sinne von etwas Schöpferisches, etwas Neues zu schaffen, was Visionäres zu haben und auf der anderen Seite aber dauernd an die Grenzen eigentlich auch zu stoßen und klein zu sein, einfach nur. Ja, das kommt in seinen Liedern auch raus, das Chaos. Das Chaos auch als Voraussetzung für Kreativität. Rimbaud macht seinen Entwurf vom Dichtersein zum Mittelpunkt seiner Rebellion. Nach Beendigung von seiner Saison in der Hölle ist er jedoch fertig mit der Literatur. Ab dem Alter von 19 Jahren schreibt er kein einziges gedichtetes Wort mehr und geht als Händler nach Afrika. Während sich Jim Morrison mit Zigaretten, Alkohol und Drogen selbst zerstört, gibt er seinen Selbstentwurf als Dichter nicht auf. A quality of ignorance. Als eine Art von Ignoranz ist Selbsttäuschung vielleicht vonnöten für das Überleben des Dichters. He was living a similar life to what I was living. Er lebte ein ähnliches Leben wie ich. Paris ist für Sänger, Songschreiber, Musiker oder Dichter gemacht. Man hängt in Cafés herum, man nimmt die Energie und die Schwingungen der Leute auf, die auf den Bürgersteigen spazieren gehen, am Nachbartisch plaudern und reden. Es ist eine äußerst kreative und anregende Umgebung. Vor dem Sip Babylon, einem Salon de Thé, kreuzen sich die Straßen. Nach der Nacht im Las Troquet frühstückt Philip Steele auf der Terrasse des Sip Babylon mit Jim Morrison und Pamela im März 1971. Offensichtlich wollte Pamela nicht, dass Jim Kaffee trank. Offensichtlich wusste sie, dass Jim Magenprobleme hatte. Sie bestellte für ihn Milch und Pasta, ohne etwas darauf. Da wusste ich, etwas stimmt mit ihm körperlich nicht. Das Frühstück war eine Art Gegenmittel zum ganzen Alkoholkonsum. Er hatte die ganze Nacht geraucht, Whisky im Bier getrunken und bei jedem zweiten Wort gehustet. Da wusste ich, dass der Typ in einem schlechten gesundheitlichen Zustand ist. Die Ursache seines Todes war nicht nur irgendein Rauschgift, das er eventuell in dieser Nacht genommen hat. Insgesamt war es um seine Gesundheit schlecht bestellt. In der Rue de Seine, im 6. Arrondissement, reiht sich eine Galerie an die andere. Hinter der blauen Haustür der Nummer 57 führt der Flur auf eine geschlossene Eisentür zu. 1971 ist sie der Eingang zum Musikclub Rock'n'Roll Circus. Heute der Hintereingang des Restaurants Alcazar. In Paris hält sich bis heute das Gerücht, Jim Morrison sei am Eingang des Rock'n'Roll Circus an einer Überdosis Heroin gestorben und nicht in der Badewanne in der Rue Beautreillis an Herzversagen. Jim Morrison est mort ici. Il était très mal, enfin très. Il venait prendre des doses de cocaïne très fort et il est mort. Il s'est effondré sur cet escalier. Im Rock'n'Roll Circus begegnet Philip Steele Jim Morrison zum letzten Mal. First of all, it was the in place to go in Paris. Es war der In-Club in Paris, voll mit Models, Schauspielern, Musikern. Meine Band hat sogar im Rock'n'Roll Circus gespielt. Led Zeppelin, Kent Heat haben dort gespielt. Der Club lag im Keller, ein sehr eindrucksvoller Ort. Aber anscheinend gab es dort in der Zeit auch viele Rauschgifthändler. Es wurde gemunkelt, dass Jim Morrison... Ich meine, ich habe ihn nie etwas anderes tun sehen, als dort herumzuschlendern und Bier aus einer Flasche zu trinken. Wahrscheinlich hat er versucht, Weiber aufzureißen. Das war sein Image dort. Ich habe ihn nie mit einem Rauschgifthändler zusammen gesehen. Ich drückte ihren Schenkel und der Tod lächelte. Death, old friend, death in my cock. Tod, alter Freund. Tod und mein Schwanz. Ihr seid die Welt. Ich kann die erlittenen Verletzungen verzeihen. Im Namen von Weisheit, Luxus, Romantik. Satz für Satz. Worte sind heilsam. Worte schlugen mir die Wunde und werden mich gesund machen, wenn man dran glaubt. The night of his death, he was very depressed. In der Nacht seines Todes war er sehr deprimiert. Vielleicht hatte seine Freundin Pamela eine Tüte herumliegen. Jim dachte bestimmt, es wäre Kokain und nahm ein kleines bisschen davon. Es könnte aber Heroin gewesen sein und er könnte auf diese Weise gestorben sein. So könnte es passiert sein. Aber es gibt keine Zweifel daran. Sein Herz hörte gegen 4 Uhr am Morgen des 3. Juli auf zu schlagen. Friedhof Père Lachaise. Letzte Ruhestätte von Jim Morrison. Alors, 6e Division, numéro 1. Voilà, c'est Jim Morrison. Du coup, vous avez la division et après, vous avez les personnes que vous avez. This is the end. Dies ist das Ende, mein schöner Freund. This is the end. Dies ist das Ende, mein einziger Freund. Das Ende. Dich freizugeben, das tut weh. Doch folgen wirst du mir nie. The end of laughter. Soft lies, the end of nights we try to die. Das Ende des Lachens und der zärtlichen Lügen. Das Ende der Nächte, wo wir zu sterben versuchten. End. Das Grab Jim Morrisons ist von Mausoleen und Sperrgittern umgeben. Keiner der vielen Besucher aus aller Welt kommt direkt an das Grab heran. Das war bis vor einigen Jahren anders. Gelage haben die Fans an seinem Grab abgehalten. Wenn jemand jung stirbt und der irgendwas geschaffen hat oder der einen Namen gehabt hat, ist es eigentlich in der Welt des Menschen, dass man dann Kult drum macht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir sage, nee, ich gucke mir das Grab nicht an und ich muss da nicht hinzugehen, um Jim Morrison irgendwie in meinem Kopf zu behalten oder in meinem Herzen behalten und zu sagen, er war ein guter Frontman und er hat gewusst, wie man mit dem Publikum umgeht und sie haben eine wahnsinnig gute Musik geschaffen, die vier zusammen. It's pretty cool to see his grave, but it's very unassuming, isn't it? I like this poetry too. Das Grab ist heute von allen Graffiti gereinigt, von einer Kamera und Friedhofswärtern in blauen Uniformen bewacht. Alkohol und Drogen sind verboten. Graffiti unter Strafe gestellt. Drog, interdit. Na, comme ça, c'est bien. Tranquille. Okay. Les photos, c'est tout. Maintenant, il y a un gardien et la caméra là-bas. Maintenant, si je trouve quelqu'un qui fait de graffiti, 15 000 € amende. Et 2 ans de prison. I am a death bird, naughty night bird. Ich bin ein Todesvogel. Nichtsnutziger Nachtvogel. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, am I going to die? Raubvogel, Raubvogel, flieg hoch, flieg hoch, ich muss sterben. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, take me on your flight. Zwischen Blumen liegt auf dem Grabbeet das gelbe Plakat von einem Auftritt der Doors am 5. Juli 1968 mit dem Foto des jungen und hübschen Jim Morrison. Auf dem Granitstein stehen Töpfe voller bunter Blumen. Auf der Vorderseite des Grabsteins ist eine Bronzetafel eingelassen. Kata ton daimona eitoi. The Greek. Kata ton daimona eitoi. Der griechische auf seinen Grabstein geschriebene Ausdruck bedeutet mehrere Dinge. Einmal, hier liegt er mit seinen Dämonen oder seinem eigenen Geist entsprechend. Sein Vater, ein Admiral der Marine, ein sehr intelligenter Mann, wusste wahrscheinlich, was er damit sagen wollte, als er die Bronzetafel für das Grab seines Sohnes machen ließ. Es ist eine doppeldeutige Anspielung darauf, dass Morrison mit seinen Dämonen lebte, aber dass er auch durch seinen Geist hierher geführt wurde. An diesem Grab spürte ich stark Jim Morrisons Gegenwart. Aufgrund einer Vereinbarung mit der französischen Regierung kann man hier nicht beerdigt werden, ohne sich verdient gemacht zu haben. Glücklicherweise hat er es geschafft. Sie dachten, dass er ein Schriftsteller war, dass er Gedichte schrieb und auch mit Kunst zu tun hatte. Das ist wie eine verzögerte Wunscherfüllung, dass er auf dem Friedhof dann umgeben ist von den Dichtern, die für ihn sehr wichtig waren. Aber im Leben hat er das eben nicht geschafft, einer von ihnen zu werden, im Tod schon. Und das ist natürlich, das ist kurios und auf eine Art natürlich traurig, aber irgendwo finde ich auch ganz passend zu ihm. Also es ist auch irgendwie ganz schön, dass er genau dort gelandet ist, in Paris, auf einem Dichterfriedhof. End with fond goodbye. Ende mit herzlichem Abschied. Und Plänen für die Zukunft. Kein Schauspieler, Schriftsteller, Filmemacher. Welche meiner Egozellen wird erinnert werden? Sie hörten Tod, alter Freund, Jim Morrison, der Poet von Egon Koch. Es sprachen Isabella Bartdorf, Jochen Nix, Thorsten Sense und Florian von Manteuffel. Technische Realisation Karl-Heinz Runde und Renate Tiffert. Regie Egon Koch.